Heute auf Radio Marabu unser Interview mit Alexa Fieser, das wir in Köln Anfang März aufgezeichnet haben. Hi, Peter Anthony here, and why don't you join me for my Q-Burn Show right here on Radio Marabu? 30 Minuten Nonstop! Europe's alternative music. He looks just like you. Und wir kommen zum ersten Teil unserer Sendung mit Alexa Feser jetzt auf Radio Marabu. Und in den ersten 30 Minuten Nonstop-Musik spielen wir einige Songs, die sich Alexa extra für die Sendung gewünscht hat. Darunter Arcade Fire, Grace Jones, Jane Birkin and Brian Ferry, M83, Radiohead und Rosen Murphy. Grab your mother's key. it up. Keep it up. Never stop. Never stop. Keep it up. From heaven, is there a heaven? I'd like to think so. Standards of living, they're rising daily, but home. Oh, sweet home, it's only a saying. From Belpush to Fawcett, in smart town apartment, the cottage is pretty, the main house a palace. Penthouse perfection, but what goes on? What to do there? Better pray in there. Open plan living, bungalow, Rochester. All of its comforts seem so essential. I bought you mail order, my plain wrapper baby. Your skin is like vinyl, the perfect companion. You float deluxe and delightful, inflatable doll. My role is to serve you, disposable darling. Can't throw you away now, immortal and life-size. My breath is inside you. I'll dress you up daily and keep you till death's sides. Inflatable doll, lover ungrateful. I blew up your body, but you blew my mind. Mm-hmm. Pinocchio, you're just like an angel. Your skin makes me cry. You float like a feather in a beautiful world. I wish I was special. So fucking special. But I'm a creep. Radiomarabu.de Gleich im Anschluss auf Radio Marabu das Interview mit Alexa Feser, der Singer-Songwriterin. Julia Reinhardt. Heute auf Radio Marabu das Interview mit Alexa Feser. Wir sprechen unter anderem über ihr neues Album Das Gold von Morgen. Die Singer-Songwriterin wird am kommenden Donnerstag, dem 5. März, ab 8:15 Uhr auch beim Eurovision Song Contest, dem Vorentscheid, mit antreten. Jetzt auf Radio Marabu das Interview mit ihr, das wir Anfang März in der Kulturkirche in Köln aufgezeichnet haben. Seine Wohnung im dritten Stock, Friedrichshain, ein schöner Block. Die dritte Nacht, viel Alkohol, doch irgendwie fühle ich mich wohl. 3 Stunden Schlaf, nicht gerade viel, normal sind 8 für mich das Ziel. Und so als soll's ein Zeichen. In Köln heute Abend. Was verbindest du mit dieser Stadt? Ganz viele lustige Anekdoten. Eine davon werde ich heute Abend auch preisgeben. Die hat mit einem Bademantel zu tun. Mit Köln verbinde ich auch eine ganz lange Messezeit, weil ich früher oft als Messehostess hier gearbeitet habe. Ich habe hier auf Messen auch moderiert und verbinde damit auch eine Menge Freundschaften, die ich hier geschlossen habe, die natürlich dann auch alle weggereist sind, weil Köln ja auch so ein bisschen Dreh- und Angelpunkt ist. Und vor allen Dingen, was ich mit Köln verbinde, ist auch nochmal Berlichte. Da habe ich letztes Jahr gespielt. Das war ganz toll. Auch mit den ganzen Kollegen, mit denen ich da auf der Bühne sein durfte. Und ich verbinde mit Köln eine absolute Frohnatur der Rheinländer. Ne? Das ist, die haben eine ganz besondere Offenheit und sind besonders charmant und sehr Kultur und Musik interessiert. Das muss ich wirklich sagen, ja. Oftmals werden die Kölner ja als oberflächlich bezeichnet. Da habe ich so nicht kennengelernt. Aber wahrscheinlich auch, weil man immer das, was man gerne auch möchte, auch anzieht, ne? Und ich habe hier immer wurde hier ganz herzlich immer empfangen und habe immer ganz tolle Leute und sehr offene Menschen kennengelernt. Bist du gerne auf Tour und lebst aus Koffern? Ich glaube, das klingt jetzt für den einen oder anderen recht komisch, aber ich liebe es. Ich bin so ein kleiner Vagabund. Ich finde das ganz toll, auch mit den Jungs hier im Nightliner unterwegs zu sein. Ist ja relativ eng in so einem Bus, aber ich finde das ganz toll, in so einer Gemeinschaft zusammen zu sein, nochmal nach dem Konzert zu sprechen, zusammen zu sein und einfach miteinander zu reden, kommunizieren und auch so ein Tourleben miteinander zu teilen. Das schweißt total zusammen. Ich finde, das macht die Konzerte auch nochmal besonderer, weil man halt so eine absolute Verbindung zu den Menschen hat, die da mitmachen. Auch sind ja alle mit dabei, also über Tourmanager bis in die Band, bis Tonmann und man hat plötzlich zu allen einfach nochmal eine ganz andere Verbindung. Und das hört man auch, finde ich. Ich bin ja auch oftmals alleine unterwegs mit Piano, aber das hat auch eine ganz andere Qualität, weil es sehr, sehr, manchmal auch sehr introvertiert ist und dann sehr, sehr ich-bezogen, ne, weil man sehr, sehr tief in sich reingeht. Aber es ist viel schöner noch, das Ganze mit Band zu teilen. Und da kommt nochmal eine ganz andere Energie zustande. Also ich finde das sehr besonders. Dein Instrument ist ja das Klavier. Was erwartet aber die Besucher, wenn sie dich live sehen? Eine große Band mit mir zusammen und natürlich auch ganz abwechslungsreich. Ich werde sowohl mit Band performen als auch mal alleine. Und ich hoffe, dass ich den Abend relativ bunt gestalten kann für die Menschen. Und vor allen Dingen, dass sich die Leute, die heute Abend kommen, emotional angesprochen fühlen und irgendwie mit einem schönen Gefühl nach Hause gehen. Hochgelobt und tief gefallen, zu oft zum Clown gemacht, aber niemals aufgegeben, jeden Zweifel weggelacht. Gegen unsichtbare Feinde die Raketen aufgestellt und wir tanzen unerschrocken über jedes Minenfeld. Wir hissen Fahnen, schreiben Lieder, schicken Menschen auf den Mond, tragen Narben, die beweisen, dass sich Kämpfen manchmal lohnt. Sind wie Boxer, die beim Laufen ihren eigenen Schatten schlagen, Visionäre, die die Wahrheit so wie eine Fackel tragen. Der eine liebt die Falsche, denn sie liebt ihn nicht zurück. Das Glück nicht mehr zu suchen, ist für manche schon das Glück. Wir schreiben Bücher mit Geschichten, die wir niemals selbst erleben, werden in der Nacht zum Wrack, das wir morgen wieder heben. Der Straße vor dem Regen. Und was für Gott eine Sekunde ist für uns ein ganzes Leben. Es gibt keine Garantie auf einen nächsten Tag mit dir. Aber wir sind hier. kam es zum Titel deines Albums Gold von Morgen? Das ist so ein bisschen der Programmsong auf meinem Album. Also der ist auch der Song von meinem Album, heißt auch Das Gold von Morgen. Und ist so eine persönliche Durchhalteparole fürs Leben, weil es manchmal ja nicht immer so glatt läuft und man aber auch resümierend sagen kann, dass es auch gut ist, wenn das nicht immer alles glatt läuft, weil durch diese Kanten und diese Ecken, die dabei entstehen beim Leben, weiß man manchmal so gar nicht Dinge zu bewerten. Und es ist schön, dass man dadurch die Möglichkeit hat zu wissen, wo man hin will und was man vielleicht nicht mehr möchte und vor allen Dingen Dinge auch zu wertschätzen. Also so, wenn man mal eine andere Zeit im Leben hatte, wo es ein bisschen schwieriger war, dann ist es umso schöner zu wissen, jetzt ist es umso besser und jetzt kann ich das echt genießen und ich kann auch dankbar sein. Und ich glaube, schwierig ist es, wenn man diese Relation zu dieser Dankbarkeit verliert und alles für garantiert nimmt und alles für selbstverständlich. Und ich finde, nichts im Leben ist selbstverständlich. Alles ändert sich jeden Tag, alles ganz schnell, auch sämtliche Rahmenfaktoren wie Gesundheit oder die Liebe oder auch Job. Und deswegen sollte man alles schon relativ zeitnah, also im Moment immer aufnehmen und wertschätzen. Das Thema unserer Zeit. Wir leben ja sozusagen auf einer Insel der Glückseligkeit im Vergleich zu vielen anderen Ländern, wo Kriege und Terror den Alltag bestimmen. Das denke ich mir auch. Das habe ich lustiger Art und Weise. Gestern auch hatte ich ein Clubkonzert in Hamburg, in Mojo. Und genau das habe ich auch gesagt, dass es eigentlich schade ist, dass wir auf einem Planeten leben, wo wir ein kleiner Bestandteil von sind und so viel, also eine absolute Artenvielfalt herrscht von Tieren, von Pflanzen und wir alle eigentlich ja schon so in einem Gleichgewicht leben könnten, was total einfach ist, weil es so schön auch ist, ne? Also es gibt keinen Planeten in unserem Umkreis, der diese Vielfalt bietet. Wir könnten nirgendwo überleben und es ist schade, dass wir uns selber so eliminieren und so kaputt machen und so limitieren und diese Gier und dieser Wunsch nach Macht und Geltung manchmal viel größer ist als der einfach etwas zu teilen mit Menschen und Liebe zu erfahren oder auch Liebe weiterzugeben oder Traditionen weiterzugeben und was einen ja eigentlich am Ende des Tages wirklich glücklich macht. Also ich stelle immer fest, so ein Abend, wenn man vor Menschen spielt und das mit Menschen teilt, dass das so eine ganz besondere Energie gibt, so eine Liebe halt, ne? Und die sauge ich dann so auf, dass ich denke, boah, es gibt nichts Schöneres und nichts Größeres, als sowas mit Menschen zu teilen. Ich glaube, dafür sind wir da und dafür sind wir gemacht. Und das ist schade, dass wir oftmals so den Fokus da verlieren und so durch negative Sachen beeinflussen lassen. Lang Mittag und kurz die Nacht, oh, oh, oh, oh, oh, schon wieder kopflos aufgewacht, oh, oh, oh, oh, oh, das Herz ist leer, der Kopf zu voll, nichts gelingt und alles soll, der nächste Tag, das reicht als Ziel, der nächste Tag ist schon das Ziel. Augen zu und durch, das stimmt. Oh, oh, oh, oh, oh. Sieh nicht hin, sonst wirst du blind. Oh, oh, oh, oh, oh. Das Leben hat ne Eisenfaust. Weich den harten Schlägen aus. Scheuklappen auf, blick geradeaus. Blaues Auge, Brille auf. Wenn dich das Leben wieder niederstreckt und du liegst mit dem Gesicht im Dreck, fang an zu graben, denn dort ist es verborgen, genau da findest du das Gold von morgen. Der Weg von A nach B ist leicht. Oh, oh, oh, oh, oh. Nur hat dir leicht noch nie gereicht. Bau dir nen Bagger aus Geduld. Leg Fantasie ins Katapult, dein Segel in den Gegenwind. Du spielst auf Zeit und Zeit gewinnt. Wenn dich das Leben wieder niederstreckt und du liegst mit dem Gesicht im Dreck, fang an zu graben, denn dort ist es verborgen. Da findest du das Gold von morgen. Jeder ein König, jeder stolz, ein Königreich aus Katzengold. Die Stadt versinkt in Neondunst, nicht mehr zu sinken, eine Kunst. Wenn dich das Leben wieder niederstreckt und du liegst mit dem Gesicht im Dreck, fang an zu graben, denn dort ist es verborgen. Genau da findest du. Fang an zu graben, denn dort ist es verborgen. Genau da findest du das Gold. Woher nimmst du die Inspiration für deine Songs? Ja, durchs Leben, durch meine ganzen letzten Jahre, die ich so ein bisschen durchgemacht habe. Es war nicht immer so einfach, aber das soll nicht heißen, dass das für mich schlecht war. Im Gegenteil, ich mag das gerne, so auch an Grenzen zu geraten. Ich bin damals vor circa 8 Jahren von Wiesbaden nach Berlin gezogen, allein aus dem Grund. Ich wollte die Bequemlichkeit nicht mehr haben und ich wollte die Reibung haben. Und genauso gestaltet sich das in meinem Leben. Ich mag gern unbekannte Größen in meinem Leben haben. Ich möchte gerne Grenzerfahrungen haben. Und da war Berlin genau richtig. Und die letzten Jahre waren ja natürlich auch immer Grenzerfahrungen, weil es auch für die Musik nicht so einfach war. Ich habe mich lange durchgeschlagen mit Nebenjobs und viel gemacht, um mir die Musik finanzieren zu können. Bin aber nicht böse drum, im Gegenteil. Ich sehe das als einen schönen Weg, sich etwas erarbeitet und verdient zu haben, wofür man dann am Ende umso dankbarer sein kann, weil es glücklicherweise einen wirklich mit Freude erfüllt, wenn man dann merkt, ach, irgendwann funktioniert es dann. Anfang März bist du jetzt beim Eurovision Song Contest. Beim Vorentscheid, ja. Also da, das war auch eine Riesenüberraschung. Ich wurde von der ARD gefragt, ob ich da mitmachen möchte. Und ich finde das schön, dass die ARD so viele unterschiedliche Künstler ausgewählt haben, die auch sowohl in Deutsch als auch in Englisch singen. Und ich bin eine von den deutschsprachigen Kandidatinnen. Und darauf bin ich natürlich stolz, weil ich das ja immer noch als einen Songwettbewerb sehe, als einen internationalen, und natürlich auch toll finde, wenn man vielleicht auch mal mit einem deutschen Song ins Rennen geht. Und was aber nicht heißen muss, dass das noch so ist, sondern ich glaube, wahrscheinlich entscheidet an dem Abend einfach die Tagesform, weil alle anderen sind auch ganz toll und sehr unterschiedlich. Da könnte ich jetzt gar nicht den einen mit dem anderen vergleichen. Der Wettbewerb hat sich ja ganz gut gewandelt, vor allem auch das Image dieser Veranstaltung. Vor 20 Jahren wurde es ja eher als Schlagerfestival abgetan. Ja, es hat sich natürlich gewandelt, und natürlich ist auch der Show-Effekt wahrscheinlich auch nochmal viel größer, ne? Also das, wenn man so sich überlegt, Lordi vor ein paar Jahren, diese Maskenband mit diesen Gruselmasken. Ich fand das ja mega genial, dass die gewonnen hatten. Und das war auch ein Statement, genauso wie letztes Jahr das ein Statement war, dass Conchita Wurst gewonnen hat. Und ich finde, das auch ein gesellschaftliches Statement war. Und das finde ich auch sehr wichtig, dass die Menschen auch realisieren, dass es vielleicht noch weitreichender ist. Und finde ich toll, dass sowas möglich war, ne? Also bin ich deswegen umso mehr, wenn ich dabei sein kann, bin ich echt froh, dass ich da mitmachen kann, ja. It's everywhere I look, from Las Vegas to right here, under your dresser, right by your ear. It's creeping in sweetly, it's definitely here. There's nothing more deadly than a slow-growing fear. Life was full and fruitful and you could take a real bite. the juice pouring well over your skin's delight. But the shadow it grows and takes the depth away, leaving broken down pieces to this priceless ballet. The shallower it grows, the shallower it grows, the fainter we go into the fade out line. The shallower it grows, the shallower it grows, the fainter we go into the fade out line. Did we build all those bridges to watch them thin down to dust, or blow them voluntarily out of constant trust? The clock is ticking its last couple of talks, and there won't be a party with the weather in front. The shallower it grows, the shallower it grows, the fainter we go into the fade out line. The shallower it grows, the shallower it grows, the fainter we go into the fade out line. Heading deep down, we're sliding without noticing our own decline. Heading deep down, we're hanging on to sweet nothings left behind. Deeper down, we're all going down. We are all plunging straight towards our own decline. Without noticing, we slide down, deeper down. The shadow grows without ever slowing down. We are heading straight into the fade out line. The shallower it grows, the shallower it grows, the fainter we go into the fade out line. The shallower it grows, shallower it grows, the fainter we go into the fade out line. The shallower it grows, the shallower it grows, the fainter we go into the fade out line. The shallower it grows, the shallower it grows, the fainter we go into the fade out line. The shallower it grows, the shallower. Wenn du dein Album Gold von Morgen mit einer Serie oder einem Film vergleichen solltest, was fällt dir dazu ein? Ach, so ein bisschen wie Legenden der Leidenschaft. Naja, vielleicht übertriebenermaßen. Oh, es ist schwierig, so einen Film jetzt rauszupicken. Aber es müsste schon ein Film sein, der so alle emotionalen Stationen so durchläuft. Ne? So von freudig über nachdenklich, über melancholisch, überhoffnungsvoll, über vielleicht manchmal auch selbstironisch. Ja, ich glaube, das kann man so sagen, ja. Du arbeitest mit dem Songwriter Stefan Velvet und mit Produzent Andreas Herbig zusammen. Wie kann man sich diese Zusammenarbeit vorstellen? Das sind beides zwei Alpha-Männer. Da kann man gar nicht so viel zu sagen. Da ist man manchmal ganz schön auf verlorenen Posten. Das war manchmal ein wirklicher Kampf und eine absolute Schwierigkeit, das zu machen. Aber ich glaube, genau aus dieser heraus entsteht manchmal auch was extremst Persönliches. Ja, ich vergleiche das immer so, auch wenn das musikalisch natürlich überhaupt gar keinen Vergleich zulässt, weil die ganz outstanding sind. Aber Fleetwood Mac haben mit ihrem Rumors-Album auch so eine ähnliche Geschichte, dass es da einfach um eine Verarbeitung auch zwischenmenschlicher Sachen gab und das Album unter einem ganz großen Konflikt auch manchmal entstanden ist. Und so ähnlich war das bei uns auch. Wir haben uns sehr viel gefetzt und auch wieder sehr viel Humor gehabt und gelacht und schöne Zeiten gehabt. Aber es war auch sehr viel Reibung dabei und ich finde, das hört man im Album auch. Und ich finde es schön, wenn sich sowohl auch der Produzent wie auch mein Songwriter-Kompagnon, der mit mir eigentlich alles zusammen macht, Steve, wenn die beiden auch so sehr involviert sind, so sehr wie ich das halt selber auch bin. Und das zeigt halt, dass sie selber halt auch so eine, das ja so auch so absolut eine persönlich persönliches Empfinden zu dem Album haben. Und das macht es auch persönlich. Ne? Ich finde, es müssen alle Faktoren persönlich sein. Selbst die des Produzenten und aller Menschen, die mitmachen, auch die Band. Das muss so sein, sonst kann das gar nicht so werden, wie es dann letzten Endes ist. Ja, man liebt es oder man lässt es. Auf jeden Fall. Ich denke auch, ganz oder gar nicht. Ich bin da auch ganz, das muss ganz plakativ sein. Entweder man muss da wirklich auch ein bisschen leiden und... Und diese ganzen Phasen durchlaufen oder man lässt das sein. Hinter vergoldeten Türen, über den Dächern der Welt, näher bei Gott und den Sternen, hat es sich zu dir gestellt. Da an der Spitze des Feldes, mit großem Abstand zum Rest, standet ihr Seite an Seite auf einem Siegerpodest. Es hat keine Finten geschlagen, hat sich nie vor dir versteckt. Du hattest es vor deinen Augen, aber niemals entdeckt. Immer dann, wenn es vor dir stand, hast du es nicht erkannt, hast du es nicht erkannt. Immer dann, wenn es greifbar war, dann war es dir zu nah, dann war es dir zu nah. Oh, oh, oh, an den Wänden, in deinem endlosen Haus, nicht in den großen Momenten oder dem Ring an der Hand. Hast du es jemals gefunden? Hast du es jemals erkannt? An den entlegensten Orten, Momenten der größten Gefahr, da war es dein treuer Begleiter, es war dir ganz nah. Immer dann, immer dann, immer dann, wenn es vor dir stand, hast du es nicht erkannt, hast du es nicht erkannt. Immer dann, immer dann, wenn es greifbar war, dann war es dir zu nah, dann war es dir zu nah. Es hat deine Feinde vertrieben, dich ohne Pause bewacht, hat dich ein Leben begleitet, dir jeden Weg frei gemacht, hat für dich bei all deinen Fragen nach einer Lösung geschaut, die über Flüsse und Gräben eine Brücke gebaut. Immer dann, immer dann, immer dann, wenn es vor dir stand, hast du es nicht erkannt, hast du